Sanatorium. Aus Morgenrot. Klabund. Die Tage dämmern. Von Klabund. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sanatorium. Die Spatzen singen und der Westwind schreit. Sacht summend rollt der Regen seine Spule. Der weiße Himmel blendet wie verbleit. Verrostet krümmt er sich im Liegestuhle. Auf der Veranda neben ihm zwei Huren. Aus der Gesellschaft, syphilitisch eitel. Sie streicheln zärtlich seinen Schuppenscheitel und sprechen von Chinin und Liegekuren. In ihren grau verhängten Blicken duckt er, der Morphiumteufel hinter Irismasche. Er hüstelt, hustet und zuweilen spuckt er den gelben Auswurf in die blaue Flasche. Sie schenkten ihm freundschaftlich Angebinde, als er zum ersten Male in den Garten stieg. Hier eine Liebesnacht, als drüben in der Linde der Kuckuck einmal rief für alle drei und schwieg. Ende von Sanatorium. Aufgenommen von Mel.